Am 28. und 29. Oktober gab es in Hanoi, Hauptstadt Vietnams, die 18. Internationale Konferenz der Kommunistischen und der Arbeiterparteien. An der Konferenz, die unter dem Motto »Die kapitalistische Krise und die reaktionäre Offensive der Imperialisten, Frieden und die Rechte der werktätigen Volksmassen, die Strategien und Taktiken der Kommunistischen und der Arbeiterparteien für den Sozialismus« stattfand, beteiligten sich die Delegationen und Delegierten der 59 Kommunistischen und der Arbeiterparteien, einschließlich der Delegation der Partei der Arbeit Koreas. Auf der Konferenz hielt der Leiter der PDAK-Delegation Ri Su-yong, stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK, eine Rede. Er hob wie folgt hervor: Die reaktionären Kräfte des Imperialismus, die zum Untergang verurteilt worden sind, versuchen heute verzweifelt, ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Um die Souveränität in der Welt zu verwirklichen, sollen alle Länder und Nationen unter dem Banner des Antiimperialismus und der Unabhängigkeit die Souveränität verteidigen. Im Kampf dafür sollen die Kommunistischen und die Arbeiterparteien Avantgarde und Bannerträger werden. Es ist der prinzipienfeste Standpunkt der Partei der Arbeit Koreas, dass man mit der Strategie der Einheit gegen die spalterische und auf Zwietracht zielende Intrige der Imperialisten vorgehen soll. Die Kommunistischen und die Arbeiterparteien vieler Länder der Welt sollen sich unter dem Banner des Antiimperialismus und der Souveränität zusammenschließen, um die Speerspitze des Kampfes gegen die Imperialisten, die gemeinsamen Feinde, richten. Es ist das Endziel der Partei der Arbeit Koreas, die sozialistische Sache und die Souveränität der Volksmassen vollständig zu verwirklichen. Die Partei der Arbeit Koreas wird auch in Zukunft mit Hilfe der Kommunistischen und der Arbeiterparteien vieler Länder der Welt den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Welt verteidigen und für den Sieg der sozialistischen Sache, der Sache für die Souveränität der Menschheit, aktiv kämpfen. Auf der Konferenz wurde die Resolution für die Solidarität mit dem Kampf der PDAK und des koreanischen Volkes für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates verabschiedet. Und als Schlussakte wurde der Appell der 18. Internationalen Konferenz der Kommunistischen und der Arbeiterparteien angenommen. Auf der Konferenz wurde beschlossen, die 19. Internationale Konferenz der Kommunistischen und der Arbeiterparteien zwischen Ende Oktober und Anfang November 2017 in Moskau, Hauptstadt von Russland, abzuhalten.